Der Faubourg Saint-Antoine wird denen, die ihm 4 Dekaden lang die Hinrichtungsstätte vor die Nase gesetzt und die Leichen des Schreckens beschert haben, am 9. Thermidor nicht zu Hilfe kommen. Selbstverständlich stinkt es den Sans-Culotten auch, dass, wie üblich, die Kommune, die Gemeinde, die Stadt, Egalité hin, Fraternité her, sich die Liberté genommen hat, was man im Westend nicht mehr haben wollte, einfach ins East End abzuladen. Es scheint, als habe die Guillotine seit dem Umzug vom Revolutionsplatz ihren Standort verloren. Von Seiten der Stadtverwaltung wurden natürlich auch wieder einmal Entscheidungen getroffen, ohne von der geringsten Sachkenntnis getrübt zu sein. Ab 4. Messidor stellt die Gemeinde für die Leichen der Hingerichteten eine Begräbnisstätte ganz in der Nähe vom Platz des umgestürzten Thrones, wo die Guillotine steht, nur noch etwas weiter draußen zur Verfügung. In Picpus. Es handelt sich dabei um einen Teil des Gartens, der zu einem ehemaligen Nonnenkloster gehört, das ein typischer Revolutionsgewinnler und Spekulant von der Nation gepachtet hat und als Gefängnis eingerichtet, dieser wieder als Unterkunft für reiche und begünstigte Häftlinge beiderlei Geschlechts zurückverpachtet. Vom 4. bis zum 21. Messidor ist das erste Massengrab in Picpus voll. Die Kommune lässt ein zweites und drittes ausheben. Obwohl schon erkennbar ist, wohin das führt. Dort ist überall Lehmboden, Ton. Eine Erde, die nichts aufnimmt. Das Blut an der Hinrichtungsstätte, das sich über den Platz ergießt, wird, wie auch an der Revolution, in ein tiefes, 2 Meter breites Loch abfließen gelassen. Nur hier am umgestürzten Thron sickert nichts weg. Alles bleibt und gibt sich der Fäulnis hin. Es nützt nichts, das Loch mit Brettern abzudecken. In Picpus wird die Geschichte makaber. Der Lehmboden nimmt die Toten nicht nur nicht auf, sondern stößt sie ab, hebt sie an die Oberfläche, treibt aus den in Lehm gepackten Leichenhaufen unter der heißen Julisonne kochend die Fäulnis hervor. 1. Thermidor. Picpus muss aufgegeben werden. Eine alte Sandgrube außerhalb der Stadtgrenze an der Straße nach Saint-Mandé wird als Terrain zur Bestattung der Guillotinierten ausgewählt. Aber ein paar Tage Vorbereitungen braucht es schon. So lange geht es eben in Picpus weiter. Die Nachbarschaft entvölkert sich. Die Totengräber können unter den Gegebenheiten nicht mehr ihre Arbeit verrichten. Am 8. Thermidor wird die Kommune von der Unhaltbarkeit der Zustände in Kenntnis gesetzt. Es ist der Tag der letzten Reden Robespierres vor dem Konvent und beiden Jakobinern. Robespierre? Nein, der Tod ist kein ewiger Schlaf. Bürger tilgt diese Floskel von den Gräbern, auf die sie von gotteslästerlichen Händen eingraviert wurde. Sie wirft einen Trauerflor über die Natur und beleidigt den Tod. Ersetzt sie durch die Inschrift: Der Tod ist der Beginn der Unsterblichkeit. Die Stadtverwaltung ist, was die Zustände um die Guillotine betrifft, der Ansicht, der Hellsicht. Man könne doch wenigstens 1 oder 2 Tage so weitermachen und erlässt, um die Situation zu bessern, die Anordnung, es seien Thymian, Salbei und Wacholder während der Arbeiten über den Gräbern abzubrennen. Schon um 5 Uhr morgens am 1. Décadi des Thermidor bekommt Charles-Henri Sanson den Auftrag, die Guillotine auf der Place du Trône abzubrechen, und nachdem der Gedanke an die Place de Grève aufgegeben wurde, sie zur Hinrichtung Robespierres auf dem Revolutionsplatz aufzubauen. Der 10. und 11. Thermidor, die beiden Tage nach Ende der Schreckensherrschaft, wären ihre blutigsten gewesen. Öffentlicher Ankläger ist immer noch Fouquier-Tinville.